Reine Aussteigerinnen, Frauen in einem Schweigekloster von Angelika Overath. Paris, 13. September 1969. Dominique Chiron, Studentin der Rechte, 22 Jahre alt, wird von ihrem Vater an den Bahnhof gebracht. Beide verabschieden sich nur noch kurz. Dominique Chiron wird nicht zurückkommen. Sie reist ohne Gepäck. In Marseille wird sie von einer Frau empfangen, in deren Wohnung sie die Nacht verbringen kann. Am nächsten Morgen nimmt sie den Stadtbus Richtung Belle de Mai in das Viertel der Marseiller Tabakarbeiter. Die letzten 200 Meter geht sie zu Fuß. Sie zieht an der Glocke der unauffälligen Holztür Rue Lavat Nummer 28, die in einer gewaltigen Natursteinmauer verschwindet. Marseille, 14. September 1969, ein Sonntag. Für die heute 50-jährige Schwester Véronique de la Sainte-Fasse, stellvertretende Priorin, ein Datum, das ihr geläufiger ist als der Tag ihrer Geburt. Sie ist in das Kloster der Opfer des Heiligen Herzen Jesu eingetreten. Am Morgen dieses Tages hatte sie sich im Garderobenspiegel zum letzten Mal ins Gesicht gesehen. Die Regel des Klosters verbietet Spiegel. Dieu seul, Gott allein zu leben, bedeutet Verzicht auf sich selbst, auch auf das eigene Bild und Verzicht auf die Welt. Die in der Klostergemeinschaft der Opfer versammelten Frauen sind Mystikerinnen, die ihr Dasein nach wie vor den strengen Regeln unterwerfen, die die Ordensgründer vor 150 Jahren erlassen haben. Nur in Ausnahmefällen und in Anwesenheit der Priorin dürfen sie in einem dunklen Raum durch ein Sprechgitter mit gläubigen Verwandten oder Freunden kommunizieren. Wenn ein schwerer Krankheitsfall es nicht erzwingt, verlassen sie das Kloster nie. Es kam einem Wunder gleich, dass der französische Fotograf Olivier Martel nach jahrelangem Bemühen das Vertrauen der Priorin gewinnen konnte und die Erlaubnis erhielt, im Konvent zu fotografieren. Die Frauen müssen in ihm ein Werkzeug Gottes gesehen haben, durch das sie einer breiten Öffentlichkeit ein Signal von ihrem verborgenen Leben, ihrer Hingabe und ihrer religiösen Leidenschaft geben sollten. Sie haben auch die Textjournalistin akzeptiert und sie für 2 Wochen in Besuchsräumen aufgenommen. Um den Ordensschwestern auf der Stelle zeigen zu können, was er tat, arbeitete Olivier Martel zunächst mit einer Polaroid-Kamera. Mit Martels Fotografien begegneten die Frauen nach Jahrzehnten, manche nach einem halben Jahrhundert, zum ersten Mal wieder ihrem eigenen Gesicht. Alle waren sehr erstaunt, gealtert zu sein. Nicht alle erkannten sich wieder. Sie versicherten, ihnen sei, als wären sie erst gestern eingetreten. Die Bilder bewiesen ihnen etwas, das sie selbst nicht erlebt hatten. Zeit war vergangen. Diese verlorene Wahrnehmung erklärten sie bescheiden mit ihrem gleichförmigen, genau festgelegten Tagesablauf, aber dann lachten sie. Der Augenblick, den das Polaroid-Foto festhielt, war Fiktion. Die Wahrheit ist, dass Jahrzehnte ihres Lebens im Nu verfliegen, weil sie nichts anderes sind als ein kurzer Moment in Gottes Ewigkeit. Das Betreten des Klosters kommt dem Beginn einer Lektüre gleich, denn die hohen weißen Wände sind mit Schrifttafeln versehen. Dies ist das Haus des Herrn und die Pforte zum Himmel. Ich durchschreite einen Text, der einführt in das Lebensbuch der Klostergemeinschaft. Das Einhalten der Stille ist eine Frage von Leben und Tod für die Gemeinschaft. Und weiter, seien wir nicht mittelmäßig. Niemand hat das Recht, in diesem Augenblick zu leben. Die 68-jährige Priorin Notre-Mère, Schwester Marie du Sacré-Cœur, führt mich in die Bibliothek. Die stellvertretende Priorin, Schwester Véronique, folgt. Der Raum ist groß, hölzern und spärlich möbliert. Hinter Glas und Spanngardinen bleiben die Bücher in den wandhohen Schränken verborgen. »Wir sind Jungfrauen«, beginnt die Priorin. »Wir streben danach, rein und heilig zu sein, denn wir sind die Bräute des Herrn.« Schwester Véronique lächelt. Die Hände der Frauen liegen unter dem braunen Skapulier, das wie ein schmales Schild vom weißen Latzkragen über die Kutte zu den schweren Schuhen fällt. Die Guimpe, die weiße Haube, die sie unter dem Schleier tragen, nimmt Hals, Ohren, einen Teil der Wangen und die Stirn samt Haaransatz weg, sodass die Gesichter streng eingefasst sind in ein klares Oval. Um den weißen Hals tragen sie den Strick mit Knoten, an dem der Gekreuzigte hängt. Wir haben, spricht die Priorin weiter, unser Leben Gott geschenkt. Von dem Tag an, da wir ins Kloster eingetreten sind, gehört es nicht mehr uns. Ich blättere im Wörterbuch. L'oblatation, sagt sie, ist ein altes Wort. Nehmen Sie l'offrande. Opfergabe, repetiere ich und taste ein Wortfeld ab. Sich opfern, sich hingeben. Die christliche Ehe sehe für die Frau eine demütige Rolle vor. Einem Manne gegenüber sei sie dazu nicht bereit gewesen. Wenn schon, wollte sie die perfekte Hingabe. Und das sei die für Gott. Die völlige Selbstaufgabe, ganz und gar, voilà. Selbstaufgabe heißt für die Opfer des heiligen Herzen Jesu nicht nur Verzicht auf das eigene Gesicht, sondern auch Verzicht auf die eigene Sprache. Das Kloster ist ein Raum der Zeichen. Glockenschläge erinnern an die Stunde des Gebets. Andere geben Alarm, wenn ein Lieferant oder ein Handwerker die Klosteranlage betritt. Dann greifen die Nonnen zu einem zweiten Schleier und bedecken ihr Gesicht. Jede Nonne kennt Zahl und Rhythmus der Schläge, mit denen sie selbst gerufen werden kann. Untereinander kommunizieren sie mit einer etwa 3 Dutzend Gesten umfassenden Zeichensprache, dem Faire Signe. Die Fingerspitzen auf den Kopf gelegt heißt, ich suche Notre Mère. Auf ein Auge gelegt, ich suche ihre Stellvertreterin. Fasst sich die Nonne an den Schleier, sucht sie die Mère Maîtresse, die Lehrerin der Novizinnen. Faltet sie die Hände, geht sie zur Anbetung in die Kapelle. Kreuzt sie die Finger, ist sie auf dem Weg zum Parloir. Sie gibt auch ein Zeichen, wenn sie die Toilette aufsucht, dann fasst sie sich an die Stirn. Das Faire Signe überzieht die Gemeinschaft der Nonnen mit einem lautlosen Netz ständiger gegenseitiger Aufmerksamkeit, die jedoch nicht Gefahr läuft, in die Eigendynamik eines Gesprächs zu geraten. Das Klosterleben ist so durchstrukturiert, dass in ihm Sprache als Ausdruck eines Individuums keine, zumindest keine wichtige Funktion haben soll. Eine Schrifttafel sagt, die stille Seele hört Gott. Höflich, um Gott nicht zu unterbrechen, schweigen die Nonnen. Tag für Tag unterwerfe ich mich dem Ritual des Einlasses in den Konvent. Von der Besucherzelle bei Madeleine, der weltlichen Gehilfin der Schwestern, die mit dem Hausmeister-Ehepaar Nougier im alten Mönchsflügel wohnt, komme ich herüber an die hohe Tür, die in den inneren Bereich des Frauenklosters führt. Hier muss die Glocke gezogen werden. Nach Minuten des Wartens öffnet sich durch Kettenzug die etwas abseits liegende Tür ins Parloir, das Sprechzimmer. Vor dem eigentlichen Gitter ist ein schwarzer Drehturm in die Wand eingelassen. Er dient als Durchreiche mit Sichtschutz für die Post oder die alltäglichen Geschenke der Gläubigen aus der Nachbarschaft, die ein Brot, eine Flasche Öl, ein gebrauchtes Paar Schuhe eintauschen gegen Gebete. Ich gewöhne mir an, laut in das runde Schwarz zu sprechen, jedes Mal erleichtert, wenn tatsächlich Schwester Marie-Ange de Gethsemane antwortet. Sie ist die innerklösterliche Hausmeisterin und für die Kontakte am Parloir zuständig. Ich bitte um Einlass, gelobt sei Jesus Christus. Ainsi soit-il. So sei es. Ich verlasse den dunklen Raum, um wieder draußen vor der Konventstür zu warten, wo schließlich nach weiteren Minuten das Geräusch von 4 sich öffnenden Schlössern die Priorin und Schwester Veronique ankündigt. Ein schwarzer Schleier führt, ein schwarzer Schleier folgt. Ich tue keinen Schritt ohne Aufsicht. Die Frauen kommen zum Gebet zusammen. An der Kapellentür taucht die erste 2 Fingerspitzen in das Weihwasserbecken und gibt es den Fingerspitzen der nächsten Schwester weiter. Die 3. Schwester taucht die Finger in das Becken und gibt den Tropfen der 4. weiter. Die 5. gibt der 6. Zu 2 betreten sie den heiligen Raum, knien synchron vor dem Altar, küssen die Holzdielen des Bodens, stehen auf, verbeugen sich gegeneinander. Ihre Bewegungen sind langsam und fließend. Alle diese Frauen sind Töchter von Eltern, Schwestern unter Geschwistern, waren Freundinnen, Schülerinnen. Einige haben studiert, andere arbeiteten in Büros, manche sind Lehrerinnen gewesen oder haben auf dem elterlichen Hof mitgeholfen. Nun sind sie nichts mehr von alledem. Sie sind Bräute ihres göttlichen Gemahls, dem sie sich täglich unterwerfen. Gegen Ende der 14 Tage, die ich mit den Opfern, wie sie sich selbst nennen, verbrachte, war es mir möglich, Interviews mit einigen der Frauen zu führen. Diese Gespräche waren vorbereitet und fanden in Anwesenheit der Priorin und Schwester Veronique statt. Schwester Jacquinte ist mit 28 Jahren die Jüngste. Seit 4 Jahren lebt sie den strengen Alltag eines Opfers. Ihre Vocation, die göttliche Berufung in den Stand der Nonne, war ihr nicht spektakulär vorgekommen. Etwas wachse in einem. Sie habe lange nicht gewusst, ob Gott wirklich wolle, dass sie in ein Kloster käme. Sie sei sehr lebhaft gewesen, ein junges Mädchen in Marseille, wie andere auch. Aber wenn Gott einen rufe, ändere man sich, wie dann im Kloster übrigens auch, sehr schnell. Als sie 16 oder 17 Jahre alt war, habe sie etwas in sich gespürt, das sei so schön gewesen und ihr so kostbar erschienen, dass sie es um keinen Preis habe verlieren wollen. In der Welt, das ahnte sie, würde sie sich diese Liebe nicht bewahren können. Sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Ein Priester nannte ihr die Adresse der Opfer. Ihre Tante, Nonne in einem modernen Orden, riet ab: »Willst du in einer Kutte herumlaufen wie im Mittelalter? Das dort ist die Religiosität des 19. Jahrhunderts. Das hat mit unserer Wirklichkeit nichts zu tun.« Sie kaufte sich einen Stadtplan von Marseille und suchte die Rue Lavar. Am Sprechgitter hörte sie das Lachen der Priorin und die sanfte Stimme Schwester Veroniques. Durch den Drehturm nahm sie Bücher entgegen. Sie informierte sich über andere Orden, erwog eine missionierende Gemeinschaft. Als einmal unvermittelt die Stimme der Priorin am Gitter fragte: »Wo willst du nun eintreten?«, habe sie: »Hier«, geantwortet. Zu Hause sagte die Mutter kein Wort. Der Vater weinte. Schwester Marie Jeanne d'Arc heißt Marie wie alle Schwestern des Ordens und Jeanne d'Arc, weil sie aus Reims gekommen war. Ihr Vater arbeitete dort als Arzt und so hatte die Priorin befunden, dass sie die klösterliche Krankenschwester werden solle. Dabei hatte sie etwas anderes studiert. Aber Belesenheit in der lateinischen und französischen Literatur des Mittelalters wird im Kloster nicht gebraucht. Hingegen muss ein Kräutergarten gepflegt, die Klosterapotheke verwaltet, die Krankenkartei der Schwestern geführt werden. Schwester Jeanne d'Arc vergaß die Poesie und wurde Profi in Erster Hilfe. Sie ist 46 Jahre alt und hat das Gesicht einer 26-Jährigen. Ihre Haut, die seit Jahrzehnten allein mit Wasser und selbstgekochter Seife in Berührung kommt, straft die Verheißung der Kosmetikindustrie Lügen. Aber das weiß sie nicht. In ihrem Elternhaus wurde religiös gelebt, wobei die Mutter und die Töchter katholisch waren, der Vater und die Knaben evangelisch, bis die männlichen Familienmitglieder konvertierten, damit Ruhe sei. Sie war Taufpatin ihres Bruders. Nachdem das Sakrament der Taufe vollzogen war, begab sich die Festgemeinde aus der Kathedrale hinaus auf den Vorplatz, wo Jahrmarkttrubel herrschte. Zwangsläufig mischte man sich unter die laute, bunte Menge, in der es nach Mandeln roch und nach gebratenem Fleisch. In der Kirche aber, dachte die junge Patin, bleibt Gott nun allein. Augenblicklich empfand sie es als Versündigung, Gott in der leeren Kathedrale zurückgelassen zu haben. Augenblicklich wusste sie, dass sie anders leben wollte. Sie brauchte den dauernden Bezug, das ständige Zusammensein mit Gott. Die Opfer des Heiligen Herzen Jesu beten, im Unterschied zu den Karmelitinnen, ihren göttlichen Bräutigam in der Kapelle ununterbrochen an. Ein Stundenplan neben der Bibliothek notiert genau, wann welche Schwester in der Kapelle bleibt. Tagsüber wechseln sich die Schwestern alle halbe Stunde ab, nachts alle anderthalb Stunden. Eine Nonne schläft 2 Nächte durch, in der dritten wacht sie ihre Zeit in der Kapelle. Weil Schwester Jeanne d'Arc sie gerne mag, versorgt sie die Ziegen Bichou und Bichette. Früher hatten die Nonnen Schafe, aber Schafe, sagen sie, bleiben verschlossen. Ziegen hingegen könnten Zärtlichkeit zeigen. Hinter den Ohren tragen die Tiere kleine Madonnenmedaillen, damit sie besser Milch geben. Nach der Meditation wird Schwester Jeanne d'Arc hinübergehen in den Stall und beim Melken helfen. Sie klettert auf den Heuboden und holt Futter herunter. Später, während der heiligen Messe, die ein alter Pater täglich bei den Nonnen liest, kann es sein, dass ein Hauch von Stallgeruch über der Szene liegt. Aber die Nonnen riechen es nicht mehr. Und Jesus ist das von Kindheit an gewohnt. In ihrer Seele vereint Schwester Jeanne d'Arc den Willen zur Buße mit der Fähigkeit zum Glück, eine im Kloster verbreitete Variante der Empfindungsfähigkeit. Sie ist sich sicher, eine Nonne kann Gott mehr lieben, wenn sie glücklich ist. Und das Überraschendste für sie war, im Kloster durch das Absehen von sich selbst glücklich geworden zu sein. Im nächsten Frühling jährt sich ihr Eintritt zum 25. Mal. Sie feiert silberne Hochzeit. Sie wird den Kranz aus weißen Seidenrosen tragen mit den langen schwarzen Dornen. Das erste Mal trug sie ihn nach Beendigung des zweijährigen Noviziats, das an die sechsmonatige Probezeit anschließt. Das zweite Mal trug sie ihn 3 Jahre später, als sie ihr Gelübde auf Lebenszeit versprach. Sie sage ab der Erde, den Sinnen, sich selbst und der Welt. Sie gelobe Armut, Keuschheit, Gehorsam und Eingeschlossenheit. Mit 72 Jahren wird sie goldene Hochzeit feiern. Zum letzten Mal trägt sie den Kranz nach ihrem Tod, wenn die Mitschwestern sie feierlich und schön in der weißen Kapelle aufbahren und die Totenwache halten. Das Glück einer Nonne kann darin bestehen, sehr leicht zu sterben. Ihr Leben, das die Unio, die mystische Vereinigung mit Gott, anstrebt, steht mit dem Tod vor seiner Erfüllung. Die besondere Weise, wie Schwester Marie Emmanuel niederkniet und aufsteht, wie sie beim täglichen Bußgebet die Arme in Kreuzform ausstreckt und während der Minuten des Betens waagerecht hält, die Haltung ihrer Hände allein könnte einen Beobachter aufmerksam werden lassen. Schwester Emmanuel ist Tänzerin gewesen. Heute sieht sie nach dem Refektorium, dem Speisesaal der Nonnen. Nach den Mahlzeiten wischt sie die Tische erst feucht, dann mit einem trockenen Tuch ab. Sie fegt die Brotkrümel von den Bänken und ordnet die Kissen, die an den Plätzen der älteren Schwestern liegen. Bei weit geöffneten Fenstern kehrt sie den Steinboden. Als Mitglied einer klassischen Ballettgruppe ging sie auf Tourneen. Sie hat in Frankreich getanzt, in Belgien, in Berlin, einmal in Montreal. Sie habe hart gearbeitet. Beim Tanzen brauche man viel Willen, um immer gut zu sein, um sich ständig zu korrigieren, um keine Fehler zu machen. Man müsse sich dauernd anschauen. Im Kloster sei es das Gegenteil. Man versuche, sich zu vergessen. Sie habe sich völlig umgewandelt. Schwester Emmanuel hatte religiöse Bekannte hier im Viertel und war fast zufällig, schau es dir doch einmal an, ans Parloir gekommen. Sie sei neugierig geworden. Sie ahnte ein Mysterium, das sie zu interessieren begann. Im dunklen Raum des Parloir sprach sie mit der Priorin. Als sie hörte, wie im Hintergrund 2 Nonnen tuschelten, war sie erleichtert. Mein Gott, dachte sie, sie tuscheln, sie sind ja wie du. Sie fuhr zurück nach Paris und bemerkte, dass es ihr schwer fiel, wieder ein normales Leben aufzunehmen. All diese Leute, die vielen Menschen. Sie tanzte, sie saß in der Metro und las im Faltprospekt des Klosters. Es wurde Winter und sie dachte an die Schwestern, die Armen, sie heizen nicht. Endlich begann sie eine Korrespondenz. Die Priorin lud sie ein, einige Tage bei Madeleine in einer Zelle zu wohnen. Sie kam im Juli. Sie reiste nach Paris zurück, sie tanzte. Sie spürte, dass etwas, vielleicht war es Gott, in ihr arbeitete. Zunehmend wuchs die Entfremdung zu ihrem täglichen Leben. Das alles ging sie nur noch erschreckend wenig an. In einem Brief teilte sie ihrer Freundin den Entschluss mit, in das Kloster einzutreten. Und weil es eine wirkliche Freundin war, setzte die sich sofort ins Flugzeug und kam. Beide verbrachten noch einige Tage zusammen. Ihrer Balletttruppe sagte sie nichts. Nach den Sommerferien erschien sie nicht mehr zu den Proben. Sie war mit 32 Jahren Nonne geworden. Schwester Marie Gemma de Jesus kennt jede ihrer Mitschwestern als Novizin. Darauf ist sie stolz. Die heute 81-Jährige lebt seit 58 Jahren im Brautstand der Nonne. 4-mal hat sie die Dornenkrone mit den Seidenrosen getragen. Dem letzten Mal sieht sie freundlich entgegen. Ihre Wangen sind rosa vom Wind auf den Feldern. Als eine der 4 Laienschwestern des Klosters arbeitet sie auf den Ländereien und im Garten. Sie geht gebückt, immer ein Kräutlein im Blick. In ihren Händen können Hasen schlafen. Pour les petits lapins, für die Häschen, sammelt sie in ihrer blauen, hochgebundenen Schürze den Löwenzahn auf den Wiesen oder sie bringt die gekochten Kartoffelschalen aus der Klosterküche. 60 Hasen in 25 Hasenstellen kennen Schwester Gemmas Schritt genau. Wenn sie das Gatter zum Hühnerhof öffnet, stürzen sie vor und trommeln mit ihren Vorderläufen gegen den Draht. Auch die Hühner reagieren, aber gelassener. Das kupferbraune Federvieh, das in den tiefen Ästen des Feigenbaumes schaukelt, springt herunter auf den sandigen Boden und trippelt gackernd der Kutte nach. Schwester Gemma ist unterwegs auf den 2 Hektar des klösterlichen Anwesens. Sie hört die Glocken, die 4-mal am Tag zum Stundengebet rufen, aber als Laienschwester folgt sie nicht in die Kapelle, um die lateinischen Psalmen zu singen. Zwischen Himbeerstauden oder bei den Tomaten schlägt sie ein Kreuz und spricht mit ihrem Herrn ein Wort. Vocation, Anrufung, ist ihr eine unnötig große Vokabel. Bei der Erstkommunion habe sie sich gewünscht, als Schwester zu leben. Mehr ist nicht zu sagen. Ihre Eltern waren als Gastarbeiter aus Italien gekommen. Der Vater aus Civitavecchia, die Mutter aus Sardinien. In Marseille hatten sie gehofft, Arbeit zu finden. Der Vater kam in einer Kalkbrennerei unter, ruinierte seine Lunge und ernährte 6 Kinder. Sie, Angelina, die Erstgeborene, habe er sehr geliebt. Er habe sie nicht ins Kloster gehen lassen wollen, weil er fürchtete, sie werde dort nicht froh. Alle anderen Geschwister sind verheiratet und haben Kinder. Sie aber habe keinen Mann heiraten mögen. Sie wollte leben pour le bon Dieu, für den lieben Gott. Sie habe viel Kraft, immer noch. Sie muss einige Dinge im Garten erledigen. Wenn die Felder und Wiesen des Klosters lächeln könnten, hätten sie Schwester Gemmas Gesicht. Das mit den Glockenschlägen wechselnde Leben im Kloster ist ein Leben in wechselnder Stille. Es gibt eine Stille morgens beim gemeinsamen Frühstück im Refektorium, wenn die Frauen im Rechteck an langen, schmalen Holztischen sitzen. Eine jede hat in ihrer Tischschublade ein Stück Brot und ihre nummerierte Stoffserviette. Auf dem Tisch steht die Tonschale gefüllt mit süßem Milchkaffee. Die Schwestern blicken nicht auf, sie wittern sich. Vor dem Fenster dämmert der Morgen. Aus dem Garten kommen Vogelstimmen. Sie löffeln den Kaffee mit dicken Holzlöffeln. Manche beißen das Brot dazu ab, andere brocken es ein. Sie essen gleichmäßig, jede ruhig vor sich hin. Mit den letzten Brotstücken wischen sie die letzten Tropfen des Kaffees aus den Tonschalen, gießen aus Krügen ein wenig Wasser hinein und waschen mit dem Zeigefinger den Holzlöffel ab. Sie öffnen die Schublade, falten die gestärkte und gebügelte Stoffserviette genau zusammen und legen den Löffel sorgfältig darauf, bereit für das Mittagessen. Still ist die Arbeit auf den Ländereien. Wenn eine Nonne mit dem Schubkarren über das Feld kommt, ist sie immer ein wenig schneller als der leichte Schleier, der die Bewegung zu verzögern scheint und noch ein wenig in der Luft stehen bleibt. Schleier über Himbeerstauden, Schleier im Artischockenfeld, unter dem Quittenbaum, hinter dem Lorbeer. Still ist das Schreiten in den langen Gängen, wenn die bewegte braun-schwarze Silhouette von Kutte und Schleier die Haltung einer jeden verstärkt, so dass sie schon von Weitem erkannt wird, noch bevor ihr Gesicht auszumachen ist. Und dann gibt es eine späte Stille am Abend, wenn die Arbeit getan, die Stundengebete gesprochen sind. Die Zelle der Nonne hat weder Wasser noch Licht, auch keine Kerze. Hier ist das Bett, hier der Stuhl, da das an die Wand montierte Brett mit der Seife, der Zahnbürste, dem abgegriffenen Brevier. Am Boden steht die Tonschüssel mit dem Wasserkrug. Am Kleiderhaken hängt das Hemd für die Nacht. Lautlos faltet sie vor dem Schlaf den Schleier zusammen, wie einen Flügel. Bevor ich abreise, fragen mich Notre-Mère und Schwester Veronique, ob sie mir ein Vesperbrot einpacken sollen. Ich danke, das sei nicht nötig. Im Flugzeug gäbe es immer etwas. Sie schauen mich sehr erstaunt an. Bis ich begreife, so sind wohl die Menschen in der Welt. Da sitzen sie einmal im Himmel und was tun sie? Sie essen. 2 Gesichter im strengen Oval lachen. Sie hörten in SWR 2 Eckpunkt eine Wiederholung vom 28. Mai 1997, Reine Aussteigerinnen, Frauen in einem Schweigekloster, von Angelika Overath. Morgen um 10.05 Uhr hören Sie in SWR 2 Eckpunkt und plötzlich nur noch Schweigen, wenn der Therapeut nicht mehr weiter weiß.